Letzten Donnerstag habe ich im Tal von Villemus 2 Köder verloren. Zum Glück habe ich sie noch wiedergefunden. Es war bereits dunkel. Mein Auto hatte ich am Straßenrand geparkt und gerade wollte ich meine Tasche... Kommen Sie doch zur Sache, Mann. Im Auto befand sich eine Schachtel mit genau abgezählten Blausäurekapseln. Sorgfältig nummeriert. Dafür bin ich schließlich verantwortlich. Ja? Weiter bitte. Ja. Als ich dann nach Hause kam, mitten in der Nacht, habe ich bemerkt, dass die Kapseln verschwunden waren. Alle? Ja, alle. Und wie viele Kapseln waren in der Packung? 25. 25 Kapseln mit Blausäure. Maras tot. Frei nach David. Ja, Doktor, das kommt dem Bild ziemlich nah. Fehlt nur der Dolch neben der Leiche. Der Gerichtsarzt stand mit La Violette und Viot auf der Schwelle zum Bad. Sie betrachteten die Leiche, die ausgestreckt im Badewasser lag. Die Arme hingen aus der Wanne heraus. Woran ist er gestorben? Riechen Sie denn nichts? Wer dieses Bittermantelaroma einmal gerochen hat, kann nie mehr Marzipan essen. Die Gendarmen waren früh morgens zu Félicien Dardoir gekommen, um ihm erneut Fragen zum Verlust der Kapseln zu stellen. Als niemand auf ihr Klingeln reagierte, betraten sie das alte Bauernhaus. Im oberen Stock des Hauses fanden sie einen auf dem Teppich herumliegenden Brief. Und dann fanden sie Dardoir in seiner Badewanne. Sehen Sie, er ist mit Blausäurekapseln beworfen worden. In seinem Schnurrbart hängen noch Glassplitter. Diese gemeinen Dinger sind so gemacht, dass sie in Splitter zerbersten, spitz wie Pfeile. Durch diese Stiche vermischt sich das Gift sofort mit dem Blut und der Tod muss unmittelbar danach erfolgt sein. Was meinen Sie, Doktor? Wie viele Ampullen hat der Mörder hier verbraucht? Vielleicht 4, 5. Nach Überprüfung des Tanks und der Splitter nach Paterne Laforis Tod kamen wir auf 6 oder 7 Kapseln. 7 plus 4 macht 11. 25 weniger 11 macht 14. Wie viel braucht man von dem Zeug eigentlich für eine tödliche Dosis, Doktor? 500 Gramm. Sie können sicher sein, dass jede einzelne Kapsel genug Gift enthält, um 3 ausgewachsene Männer umzubringen. Doch La Violette hörte ihm nicht mehr zu. Er ging in das Zimmer, wo die Gendarmen den Brief auf dem Teppich gefunden hatten. Triste graue Wände, keine Bilder. Und kein einziges Buch, bis auf eines, das jemand nachlässig auf dem Sekretär abgelegt hatte. Le Traité du Narcisse. Und Regide. Totaler Quatsch, ich hab's gelesen, als ich 20 war. Ein Alter, dem Sie entwachsen sind, Doktor. Viot, kommen Sie doch mal her. Chef? Gibt es eine Bibliothek hier im Haus? Nein, oder... Naja, wie man es nimmt, unten ein verschlossener Glasschrank. Glauben Sie, dass dieser Band dort stand? Nein. Aus dem Schrank hat schon lange niemand mehr ein Buch genommen. Bravo, Jut. Sie werden es noch zum Kommissar bringen. Sie haben mich doch hoffentlich nicht umsonst aus Banon mitgenommen. Schauen wir uns diesen Brief doch mal genauer an. Ich schreibe dir nicht, um mich wieder zu fassen, sondern um dich loszulassen. Du fehlst mir schon, mein Körper... verlangt nach dir. Wie beängstigend war noch dieses erste Mal. Wie konnten wir den Mut dazu aufbringen? Als Glücksbringer behalte ich den Korken des Champagners, den man uns so ahnungslos angeboten hat. Von daher, werte Wind. Meine Herren, schauen Sie sich den Brief genau an. Ja, dieser Brief ist niemals zusammengefaltet worden. Er ist also nie in einen Umschlag gesteckt worden und folglich ist er auch nie zu wem auch immer transportiert worden. Sehr gut, Viot. Folglich hat ihn das Opfer nicht erhalten. Von Dardoir wissen wir, dass er Witwer war. Er, wie er, seine Frau ist vor 3 Monaten mit dem Auto verunglückt. Der Gutsverwalter hat es mir erzählt. Und wir sind hier im Zimmer von Elvire. Auf der anderen Seite vom Bad befindet sich sein Zimmer, aber die Tür ist verschlossen. Also ist Dardoir gestern Abend nicht in sein Zimmer gegangen,